esa revolución. Diese Revolution. Esa dirección correcta hoy se llama. Dieser richtige Weg trägt heute den Namen el socialismo. Sozialismus. El socialismo. Sozialismus. El socialismo, el reino de Dios en la tierra. Der Sozialismus. Das Königreich Gottes auf Erden. El reino de la paz, de la justicia y de la igualdad. Das Königreich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Gleichheit. Lo que Cristo vino a anunciar hace más de 2000 años. Was Christus vor mehr als 2000 Jahren ankündigte. El socialismo. Der Sozialismus. Una sociedad donde vivamos todos como hermanos, como iguales. Eine Gesellschaft, in der wir alle als Brüder, als Gleiche leben können. Una sociedad, por tanto, de justicia social y de paz. Eine Gesellschaft der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens. De alegría y de felicidad. Der Freude und des Glücks. Todos los que votaron hoy por el sí, alle, die heute mit Ja gestimmt haben, votaron por el socialismo. Votierten für den Sozialismus. Votaron por la revolución. Votierten für die Revolution.